aktuelle Sound in den Clubs der Städte. Vor allem das britische Label No U-Turn steht für den dunklen, von Industrial und Techno beeinflussten Techstep. Aber auch für die deutschen Jungle-Produzenten ist dies im Moment der bevorzugte Sound. Einklang ist das, das sind die Paderborn Killers, vielleicht der groovy Bandname des Jahres, und das bringt uns zu einer Frage. Einklang, ja, wir haben dreimal den Don Q Sampler nämlich zu vergeben, Funk, Every Beat You Eat, und dazu die Frage, die ihr uns beantworten müsst: Die Paderborn Killers, aus welcher Stadt kommen die Paderborn Killers? Und damit die Antwort nicht zu schwer ist, drei Städte zur Auswahl: Kommen die Paderborn Killers aus London, kommen die Paderborn Killers aus Bristol oder kommen die Paderborn Killers aus Paderborn? Wenn ihr diese spezielle Frage beantworten könnt und andere Fragen habt, dann unsere Studiogäste, wir sind gleich wieder da. Drum and Bass in Deutschland nach den Nachrichten auf HR1 in Radio Unfrisiert. Und die Telefonnummer, wenn ihr wisst, aus welcher Stadt die Paderborn Killers kommen, 069 155 690. Radio Unfrisiert. Da war halt irgendwie diese Milchgeschichte und das war halt, hey klar, es war irgendwie andere Musik wie im Oben, das war halt nur Stampfer-Techno und irgendwie hat das alles ein bisschen so ein Dops drin gehabt. Ja genau, Puppet Master war da und hat seltsame Platten gespielt mit gebrochenen Rhythmen und da sind alle drauf abgefahren und so hat der ganze Spaß irgendwie angefangen. Das war alles mit ganz viel Lärm und so, Radio Unfrisiert, Musik spezial. Stimmen aus der Drum and Bass Hochburg Mannheim. Der schicke Opener davor in Drum and Bass Style, der kam von Panacea aus Würzburg. Die Paderborn Killers kommen nicht aus Bristol, nicht aus London, sondern doch aus Paderborn. Gewonnen haben einmal Funk, Thorsten aus Frankfurt, Markus aus Marburg und Andreas aus Frankfurt. Sieht schwer nach einem Herrenabend aus heute, diese Drum and Bass Runde. Diese Sendung heißt Radio Unfrisiert Musik Spezial Drum and Bass in Deutschland, kommt aus dem Frankfurter Funkhaus am Dornbusch und mein Name ist Klaus Walter. Und hier kommt eine Gruppe aus England, die sind mit ihrem neuen Album in 22 Ländern dieser Erde von 0 auf 1 in die Albumcharts eingestiegen. Und das bringt nicht nur Drum and Bass in eine andere Dimension, nicht nur unser Gehirn in eine andere Dimension, das bringt auch das Bankkonto von Prodigy ganz bestimmt in eine ganz andere Dimension. Chase the Devil, ein jamaikanischer Klassiker von Max Romeo, durch die Breakbeat-Maschine gejagt. The Prodigy, Outer Space, vor 5 Jahren und heute sind sie Nummer 1 auf dem Globus mit ihrem neuen Album The Fat of the Land in 22 Ländern dieses Globus, aber nicht in den kleinen, in Amerika und Deutschland zum Beispiel auch. Und im Studio sind immer noch Drum- und Bass-Aktivisten aus Deutschland, Steve Gyration, Drum und Bass, okay. Kabuki von Precision, alias Megashira. Nee, Precision ist das Label, Megashira das Projekt aus Hanau. Mattis alias Panacea aus Würzburg vom Chrome Label und Thorsten alias Blowpipe von Don Q aus Hamburg. Wenn ihr die was fragen wollt in Sachen Drum and Bass, 069-155-690. Und ich frage mal in die Runde Prodigy, wie seht ihr diese neue Dimension bei Prodigy? Sind die so eine Art, ja, Katalysator von Drum and Bass, also ein Exemplar dafür, wie weit es gehen kann mit Breakbeats, oder ist euch diese Art von Erfolg schon eher suspekt? Mein Erfolg prinzipiell hat ja nichts an sich, dass einem suspekt sein müsste, aber ich würde die Musik halt auf keinen Fall in einen Topf werfen mit dem, was wir machen, weil es halt auch ganz anders ist. Das ist jetzt übrigens Jan von Megashira. Weil letztendlich, sag ich mal, was wir da haben, ist dann auch das Endprodukt aus all diesen Prototypen, die wir hier letztendlich versuchen voranzutreiben. Also wir haben hier das, was jeder Major sich wünscht. Wir haben eben schon mal während die Musik lief darüber diskutiert, wir haben die Vocals, ob jetzt Gesang oder nicht, ist ja wurscht. Und wir haben eben auch, sag ich mal, so diese charismatischen Akteure, die es nach außen hin darstellen. Und wir haben letztendlich auch wieder dieses alte Bandgefüge, was ja eigentlich die elektronische Tanzmusik zwischenzeitlich versucht hat aufzulösen und wodurch ja eben auch so diese unabhängigen Strukturen entstanden sind, durch die wir uns ja letztendlich nur etablieren konnten. Von daher sehe ich das halt immer mit zwei oder unter zwei Aspekten, sage ich mal. Mich haben Sie in der Frontpage sogar schon als Nachfolger von Prodigy gefeiert, beziehungsweise angekündigt oder so. Panacea spricht. Ich denke, das hat vielleicht was mit meinem Äußeren zu tun oder vielleicht damit zu tun, dass ich auch mit meiner ganzen Person hinter der Musik stehe und mich auch nicht scheue, irgendwie eine Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Nur mit dem Unterschied, dass ich halt noch eine tiefsinnigere Aussage mit meiner Musik verbinde als Prodigy, die von sich selber sagen, soweit ich das im Interview gelesen habe, dass sie gar keine Aussage hätten. Das finde ich auch ein bisschen schade. Und du machst es für dich, Matthias, ne? Du versuchst dich zu promoten, genau, und so. Ja. Und die machen halt ein Konzept, wo eine ganze Promoting-Maschine weltweit, siehst du, ja, ne? Reingreifen kann und die das verarbeiten kann. Das musst du dir echt so vorstellen, ein Major, der steckt da halt hinten was rein, das ist wirklich ziemlich egal was. Es muss ein paar Kriterien erfüllen, wo halt diese Maschinerie dran greifen kann. Charismatische Persönlichkeiten, Identifikationsdinger durch Vocals und so. Komische Frisuren. Ja, vielleicht auch. Ne? Und dann läuft das Ding. Ne? Das ist, ich bin da auch ein bisschen ähnlich zwiespältig, stehe ich dazu, weil das hat nicht mehr viel mit dieser abgetrennten Clubgeschichte zu tun, die auch einen Happening-Charakter hat und so ein soziales Ding vorantreibt, nämlich ein Erlebnis, das du nur dann hast, wenn du da bist und nicht nur, wenn du die Platte hörst. Das machen die anders. Die gehen nämlich wieder diese Schiene, Rolling Stones, große Mega-Veranstaltungen, weil da gibt's Geld. Im Club Prodigy kannst du nicht so viel Geld hin. Prodigy haben im Grunde das Bandprinzip und das Rockbandprinzip inklusive Auftreten auf Riesenfestivals und so weiter wieder quasi wiederbelebt und darüber ihren weltweiten Erfolg. Und eins muss man sagen, die Akzeptanz für Drum and Bass wird sicherlich dadurch auch steigen und da können wir, glaube ich, dann schon von profitieren. Aber Prodigy sind da jetzt nicht die einzigen. Also ich denke, das ist genauso bei ATR, bei Atari Teenage Riot von Digital Co-Recordings, das Projekt von Alec ist da ganz ähnlich zu sehen, meiner Meinung nach. Und ich denke auch, in dem Kontext könnte man auch Chrome All-Stars sehen, wenn man live spielt. Also Chrome All-Stars sind von deinem Label. Genau, alle. Ist dein Problem Child, ich, ein MC und Heinrich et Hart. Gut, wir sprechen uns dann wieder, wenn ihr in 22 Ländern von 0 auf 1 eingestiegen seid. Jetzt gehen wir zurück an den Anfang dieser Stunde und auch ein bisschen zurück in den Bereich Happy Hardcore. Happy Hardcore war groß in Mannheim, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das richtig? Happy Hardcore glaube ich nicht. Happy Breakbeats nannte sich das Happy damals Breakbeats. Noch. Oder Hardcore allgemein. Also Mannheim war jedenfalls komischerweise oder nicht komischerweise oder ist immer noch eine Hochburg in Deutschland. Habt ihr ganz kurz eine Erklärung dafür? Glaube ich nicht mehr, dass es eine Hochburg ist. Sorry, Jan. So eine Musik, die ich in meiner Sozialisation irgendwie völlig verpasst habe und wo ich dann auch nicht so viel, sag ich mal, für empfinden kann. Und ich sag mal, deswegen ist das auch so in Mannheim, sag ich mal, auch was Mathis jetzt da anspricht, so ein Prinzip, was der Moment, glaube ich, nicht mehr so ganz greift. Also wir schauen mal in die ehemalige oder immer noch Hochburg Mannheim. Vielleicht liegt es ja auch einfach an dem Städtenamen Mannheim. Ich weiß es auch nicht. Stefan Müller jedenfalls über großes Geld und verbrannte Erde, drogenreiche Zeiten und Popmusik 2000 Mannheim. Boomtown Jungle. Purer Zufall. Wir kamen zur richtigen Zeit, die DJs aus England. Und ich kann mich erinnern, als wir erstmal Breakbeat gespielt haben, was die Leute gesagt haben. Ja, die spielen ganz komische Musik und so, ist ganz seltsam. Was soll das sein und so, wir halten es nicht aus. Und dann wurde es halt zum Renner und so. Es war nur Zufall, wir haben nur halt Leute gekannt und die waren halt einfach da auf Besuch und haben das Zeug gespielt und so, was halt hier noch nicht da war. Und dann sind die Leute halt drauf hängen geblieben und so. Könnt ihr euch an eure erste Breakbeat-Party erinnern? Breakbeat-Party. Die war im Milk, definitiv im Milk. Ja. Ja. Da war der Nils da. Nils aus England war da, wie hat denn der sich genannt? Der Nils war es, ich, der Nils, der Robert Gordon und der, wie heißt der andere Typ, der jetzt noch rumguckt? Brian G, genau. So, die waren halt ganz früh da, einfach Zufall, purer Zufall. Wann war das? Da, als es Milk war, wann waren das? 90, 91, 92, ja. Da war halt irgendwie diese Milk-Geschichte und das war halt, hey klar, es war irgendwie andere Musik wie im Oben, das war halt nur Stampfer-Techno und irgendwie hat das alles ein bisschen so einen Dops drin gehabt, den Bassface Sascha und Groover Klein gespielt haben damals, die beiden DJs. Ja genau, Puppet Master war da und hat seltsame Platten gespielt mit gebrochenen Rhythmen und da sind alle drauf abgefahren und so hat der ganze Spaß irgendwie angefangen. Das war alles mit ganz viel Lärm und so, und also eigentlich was jetzt wieder verwendet wird teilweise, also diese Stabs, wie sie genannt werden und so ein Zeug. Dieser Club, das Milk, was da damals passiert ist, diese ganze Atmosphäre, was da war, es waren ewig viele Leute, man hat sich gekannt, es war Spaß, es war auch eine sehr, muss ich sagen, drogenreiche Zeit. Aber es war auf jeden Fall witzig, es war eine riesige Familie, die dann auch zu Partys mit Bussen hingefahren ist und komplette Partys übernommen hat. Also es hat schon unter Ermüdungserscheinungen gelitten, diese elektronische Tanzmusikszene. Und mit Breakbeats ist natürlich weil die wieder die Party ins Licht gerückt worden. Obwohl wir jahrelang dagegen gekämpft haben oder uns gewehrt haben, dass Leute sich bei dieser Musik einfach auf den Boden gesetzt haben und zugehört haben, als ob sie im Wohnzimmer sind. Inzwischen tanzen sie jetzt, das ist okay. War halt Happy Hardcore. Viele Klaviere und halt so ein Viervierteltel-Bass à la Prodigy damals. Wir haben zusammen gefeiert, wir wollen weiter feiern, warum feiern wir nicht auch freitags? Und so ist es mit dem XS raus geworden und die Leute sind zum Großteil am Anfang aus Mannheim nach Frankfurt gefahren. Mit der Zeit sind dann auch immer mehr Frankfurter Umgebung und so weiter dazugekommen und so hat sich das dann halt auch weiterentwickelt. Es wurde sehr viel getan für die Szene hier, wurden viele Leute aus England eingeladen, viele von denen, die dann zu Ikonen geworden sind, halt die größten englischen DJs, die Geld kaufen kann heutzutage und es ist halt aufgeblasen worden. Es ist, was ursprünglich auch als echt kleine Partys anfing, so mit DJSS und so Leute, ist dann halt echt außer Kontrolle geraten. Ich nehme an, dass dadurch, dass wir hier das Ganze ein paar Jahre früher angefangen haben, als jetzt, sage ich mal, Rest Deutschland, ist es hier ein bisschen weiter fortgeschritten. Hier sind Veranstalter gekommen, die große Partys gemacht haben, die auch wirklich sehr gut der Musik geholfen haben, Fuß zu fassen im Allgemeinen. Aber dadurch sind die Leute hier in dieser Region sehr verwöhnt mit der Musik und wählen sehr aus, gehen nur hin, wo große englische DJs sind und selbst da ist es manchmal wirklich unterbesucht. Ich meine, es ist schön und gut, dass wir halt nur Engländer gebucht haben und dass hier immer nur Engländer die Headliner waren und eigentlich auch die Hauptattraktion eines Abends. Aber wird sich natürlich auch jeder Veranstalter zweimal überlegen, bevor er dann für den sechsten DJ nochmal 10.000 Pfund ausgibt, denn die Engländer haben natürlich ihre Preise hochgedrückt. Die wissen, dass sie hier begehrt sind. Die können auch Forderungen machen, die letztendlich eigentlich fast schon ans Unethische grenzen. Es ist verbranntes Land. Wir versuchen jetzt hier mit solchen kleinen Clubs, mit einheimischen lokalen DJs, mal wieder irgendwie ein bisschen eine Clubszene aufzubauen, wo man hingehen kann, ein paar Leute treffen und ein Bierchen trinken. Nicht einfach nur zum wild feiern und rocken, sondern einfach mal wieder ein bisschen Gefühl in die ganze Sache bringen, weil ich gehe ja nicht nur weg, um irgendwie zu feiern und zu rocken, sondern halt auch mal, um ein paar Leute zu treffen, um mich zu unterhalten. Liegt ein bisschen Arbeit vor uns, aber ich meine, ich denke mal, wir können es schon aus der Asche holen. Warum nicht? Es ist noch nicht ruiniert. Es ist schade, aber ich kann dir das nicht erklären. Selbst Berliner, die hier waren, oder Münchner, die hier waren, die waren von dem Phänomen wirklich überrascht. wenn sie in einem Laden standen, der voll war, und haben gespielt, im Prinzip die gleichen Platten, wie die Engländer eine Stunde später gespielt haben, bloß waren sie Deutsche und es war ein riesiger Ring von nichts vor den Leuten. Und sobald irgendwie ein Engländer die erste Platte drauflegt, geht das Geschrei und das Gegröhle los und die Tanzfläche ist voll. Klar, die Engländer sind teilweise schon cutting edge und die haben halt echt noch das Potenzial, echt uns zu überraschen. Das ist halt das, was sie uns echt im Voraus haben. Also die können, die sind halt, was gewisse Geschichten anbetrifft, auch die populäreren Geschichten sind es halt irgendwie vorne dran. Ich meine, es ist halt Popmusik des Jahr 2000, damit müssen wir uns jetzt beschäftigen. Ein wunderschönes Klavier. Hier ist Radio Unfrisiert auf HR1 Drum and Bass in Deutschland. Das ist DJ SS aus Hardstep Upfront 94er Jungle Compilation, zusammengestellt von Bassface Sascha, eine der zentralen Figuren der damaligen oder immer noch heutigen Mannheimer Szene. Das ist aber nicht der einzige Grund, weswegen wir DJ SS hier spielen. Der Hauptgrund: DJ SS ist weiblich und das ist ein ziemlich seltener Zustand in dieser Szene. Klaus, wir sitzen. Das stimmt leider nicht. Das stimmt nicht, darauf habe ich gewartet. Warum stimmt das nicht? Also wir sind. Das Kürzel für Scratchenstein. Scratchenstein und er ist der Label-Boss von Formation. Er ist Leicester. Und aus Leicester, genau, und ist schwarz und ein Mann. Oh, und shit. Du hast es vielleicht mit DJ Rap verwechselt, die ist nämlich weiblich. DJ Wildchild ist auch weiblich, es gibt noch einige. Chemistry and Storm. Chemistry and Storm, ja. Richtig. Ja. MC Chickaboom. Gut, oh Gott, shame on me, also Asche auf mein Haupt. Die Frage lasse ich trotzdem jetzt hier im Raum stehen und gehe schon mal raus. Also warum so wenig Frauen? Nichtsdestotrotz. Also ich habe andere Erfahrungen gemacht. Ich habe wahnsinnig viele Frauen, die auf meine Musik abfahren. Ja, abfahren schon. Tun die echt gerne, das habe ich auch so, ja, das habe ich auch so erlebt. Die können echt super ausdauernd dazu Break Skills machen, aber als DJ habe ich auch noch keinen. Doch, kriege ich eine in Hamburg. Und eine Frau, ach so, DJ-mäßig aufhören. Ja, genau. Ja. Und das ist schon eine Frau, die dann vor dir steht, wenn du aufhörst. Da kriege ich ein paar Bier. Und im Produktionsbereich? Das ist halt ein Nerd-Business. Ich meine, das sind halt alles nur irgendwelche Typen, die sich dann darüber unterhalten, wo sie den Beat haben. Und ich glaube, das hat den gleichen Effekt auf viele Frauen, wie eben wie Jungs, die sich eben über Autos unterhalten. So kommt das manchmal vor. Das stimmt. Ja, und das ganze Produzieren hat auch viel mit Elektronik zu tun, sich mit Technik auseinanderzusetzen. Das können wir auch. Jetzt möchte ich natürlich nicht sagen, dass Frauen sich nicht mit Technik auseinandersetzen können oder sowas, aber vielleicht haben sie nicht so viel Lust dazu wie Männer, keine Ahnung. Aber das ist bestimmt auch ein Aspekt, denke ich. Gut, es scheint ein schwieriges Problem zu sein, falls ich da draußen Angehörige dieser weiblichen Drum and Bass Minderheit am Hörer befinden. Wir bitten um Aufklärung 069-155-690. In dem Zusammenhang die nächste Frage, die auch damit zu tun hat, ich bin gebeten worden von einer Frau in der Redaktion, eine wichtige Frage weiterzugeben. Wie tanzen auf Drum and Bass? Schwierige Frage, ich tanze immer nur im Sitzen. Ich mach's mal vor, Sekunde. Ja, okay, also. Hey, ruhig wieder, mir wird schlecht. Nein, du musst auf diesen Mannheimer Drogenbeinarbeit machen. Ey, das kannst du aber auch ohne. Also das ist ja nicht so. Ja, na, dazu bin ich zu fett. Ich kann das überhaupt nicht. Ey, mit einer guten Technik ist das kein Problem. Ja, da kannst du echt die Schwerkraft überwinden. Thorsten, erklär die Technik und sag, beantworte bitte die Grundfrage. Ja. Drum und Bass laufen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Worauf wird getanzt? Ja, das kannst du dir nämlich aussuchen. Du kannst dir entweder die Halftime aussuchen, den Bass zum Schwufen, dann ist es nichts anderes als Militant, weißt du. Dann hast du das. Oder du nimmst dir die Breakloops, die Beats und kannst da drauf praktisch wie Breakdance. Mhm. Also bis da drauf, dass bei der Geschwindigkeit echt so Dinger wie Dreher und so, das ist schwierig. Aber so diese ganzen Einlaufdinger mit Fußarbeit, also praktisch auf jeden... Einlaufdinger? Was sind Einlaufdinger? Einlaufdinger bei Breakdance-Geschichten sind das, wenn die Leute in die Arena einlaufen, dann machen die so Break-Skills mit den Füßen und dann fangen die an, sich auf dem Boden rumzudrehen. Und Ja, gut. Das und wohl bei unserer Musik ist eine qualifizierte Auskunft. Ja, richtig. Wenn man aber unsere Musik anguckt, dann wird da meistens dieser Two-Step verwandt. Ja, ich kann das mal vormachen. Das brutsch, brutsch, brutsch, brutsch. Der Beat heißt, das heißt Two-Step. Ja. Das ist das, Dings hat das gerade eben auch schon erklärt, Jan hat das gerade eben auch schon erklärt, wenn man nur zwei Schläge hat praktisch, nur eine Hi-Hat, eine Bassdrum und eine Snare und dann hat das nicht mehr sehr viel mit den hektischen Breakbeats zu tun, sondern dann ist das sehr auf Militant-Basis. Ja, dann ist das so richtig, kann man dazu richtig marschieren. Unsere Erfahrung bei den Partys, die wir irgendwie gemacht haben, ist auf alle Fälle, dass wir eigentlich noch nie in unserem Publikum gesehen haben, dass die Leute irgendwie Probleme haben. Und wir haben auch schon Partys gemacht auf Rasen oder auf holprigen Boden. Also das geht irgendwie immer. Also ein sicheres Schuhwerk mitbringen. Das ist eigentlich gar kein Problem. Das muss jeder für sich selber rausfinden. Ja, Stockelschuhen. Gut, okay. Gibt's einen anderen Tanzstyle zu Jump Up? Jump Up ist irgendwie... Ja klar, Jump. Spring halt, so hoch. Was geht? Jump Up ist ein neuer Style, wie steht hier? Oder neuerer Style? Nee, ganz anders. Eigentlich Tech-Step ist der neue Style. Jump Up ist das, was vorher war. Jump Up ist letztendlich auch, sag ich mal, schon auf so einer Two-Step-Basis, also auch eine schnell durchlaufende Hi-Hat und eben Bass und Snare, aber worauf da eben viel Wert gelegt wird, sind eben so, sag ich mal, Samples aus dem Hip-Hop, was weiß ich, irgendwelche A Cappellas, Redman, Method Man, das dann halt da diesen den Whistle-Faktor erhöht. Ja, und halt Happy Basslines, so Basslines, die du dir schnell merken kannst. Ja. Also, so Ohrwurm. Der rosa-rote Panther zum Beispiel. Ja, der rosa-rote Panther. Was haltet ihr von Aphrodite Records? Die haben wir nämlich auflegen. Ein Loop, ein Label, kann man da nur sagen. Ein Loop, ein Label. Die größte Unverschämtheit aber fett im Drum-and-Bass-Sektor. Okay, hören wir die größte Unverschämtheit im Drum-and-Bass-Sektor. Das unterschreibe ich sogar. Woman that rolls. Das arrangement. Drum and Bass in Deutschland, Radio Unfrisiert Musik Spezial auf HR1. Und wir reden zwar über Deutschland, dennoch ist die Frage, ist London eigentlich noch so der Dreh- und Angelpunkt? Wie oft pilgert ihr so nach London, Steve? Nein, ist der nicht. Nun ja, also wir pilgern so oft nach London wie möglich. Das ist doch das falsche Wort. Ist London noch der Dreh- und Angelpunkt? Ich würde sagen, dass im Moment, obwohl jetzt wirklich schon ziemlich viel wichtige Geschichten in Deutschland passieren, definitiv noch die frischesten Impulse doch noch irgendwie aus London kommen, wobei das wahrscheinlich auch nicht mehr lange so ist. Und besonders wenn ich mir hier den Panacea gegenüber angucke, alle hier, die hier in Deutschland Drum and Bass produzieren, definitiv auch noch Antworten auf diese Impulse, die dann in London sozusagen entstehen haben, und sehr interessante Antworten. Hat dieser Charakter von London als Hochburg, der ja im Moment, glaube ich, schwer zu bestreiten ist, hat es auch was mit den gesellschaftlichen Strukturen zu tun, dass England einfach anders eine andere Gesellschaft hat, also eben unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Gruppen, Bevölkerungsgruppen, eben dieses sogenannte multikulturelle Element in der Gesellschaft, das einfach da, also das ist ja auch eine Musik, wo viele Leute aus Jamaika oder aus Indien oder sonst wie mitleben. Hat es damit was zu tun? Oder denkt ihr, dass es eine Konstruktion ist? Das ist natürlich ein Faktor, eben, sag ich mal, da wo Drum Bass eben herkam, oder damals, wie es noch Jungle hieß, eben aus der Soundsystem-Tradition. Ja, schwarze Musik. Genau. Wo ich eben auch, wie gesagt, Basslines, Beats, das braucht man sich nichts vorzumachen, da wissen wir alle genau, wo das herkommt. Und das Besondere an London vor allem ist ja eben auch, wenn man über Jungle oder Drum Bass UK spricht, das sind eben, dass es sich um das, oder dass man über das Areal London eben spricht. Das ist ja eine irre Konzentration von ganz vielen Produzenten, DJs, MCs, die alle auf diesem engen Raum da leben. Und das ist eine ganz, ganz hohe, wie soll ich sagen, Frequenz des Austauschs eben dann auch vorhanden. Also die können einen Track produzieren, den auf Dubplate schnallen, also ein Acetat, ein Unikat, das dann dem angesagten DJ in die Hand drücken, und der testet es dann eben in dem Club, wo dann die Party am Kochen ist. Das ist ja hier überhaupt nicht möglich bei uns. Ja, es ist halt auch die Konkurrenz wesentlich größer, weißt du, da versucht sich jeder zu übertrumpfen. Ich meine, das ist in Deutschland auch mittlerweile schon gegeben, ja, aber hier ist der Raum nicht so begrenzt. Mhm. Hat der Jan schon ganz recht, weißt du? Gut, wir werden mal hören, was unsere Allzweckwaffe Stefan Müller rausgefunden hat. Der war unterwegs zwischen Black Market Records, einem der wichtigen Plattenläden in London, und der Bar Rumba. London something Rasta. Dudley Street in Soho. Black Market Records ist die Nummer 25. Das ist ein relativ unscheinbarer Laden von außen betrachtet. Es gibt nur ein Schild mit einem schwarzen Stern in der Mitte. In dem Moment ist gerade eine Lieferung angekommen von Platten, die aber noch sehr schön verpackt sind in Pappkartons, und keiner weiß, was sich darin wirklich befindet. Are you delivering drum and bass records? I don't know. Probably. So, und ich gehe jetzt einfach mal in den Laden rein. Hier ist die Tür. Kein Drum and Bass, sondern House. Das ist der erste Stock. Und hier ist die Treppe nach unten. Das ist jetzt sozusagen schon der Übergang zu Drum and Bass. Man hört das bereits. Ungewöhnlich für einen Plattenladen sind auf jeden Fall schon mal diese riesigen Boxen, die hier stehen, damit das Ganze auch mit einer einigermaßen angemessenen Lautstärke rüberkommt. Can I ask you which record you have just bought here? Yeah, just all drum and bass on promo. That's it. Welche Platte hast du denn gekauft? Eine neue Drum Bass Platte als Promo. Kommst du aus London? Nee, aus Milton Keynes. Ich komme zum Platten kaufen und um Nicky hier im Laden zu treffen. Arbeitest du als DJ? Ja, freitags und samstags. Are you DJing at home? I do, yeah, but Friday, Saturday night, mainly on a garage tip. Yeah. Okay. DJ Tricks 97. Cheers. Which record have I just bought? Urban Flavor. It's a white label, so I'm not sure of the artist. Welche Platte ich gekauft habe? Urban Flavor, ein White Label. Weiß gar nicht, von wem das ist. Ja, ich komme aus London. Legst du auch Platten auf? Manchmal, ja. Yeah, bits and pieces, yeah, yeah. So, hier an der Wand ist eine riesige Klimaanlage, die hier für den Keller für angenehme Kühle sorgt. Da waren sie, die Flyers, für die Metalhead Sessions, für Movement in der Barumba. So, es ist Donnerstagabend, es ist die Movement Night in der Bar Rumba am Piccadilly Circus, also super zentral. Die Location besteht natürlich aus einer Bar, ein sehr langer Schlauch. Ich gehe jetzt gerade mal in den Barbereich, aber hier ist es natürlich kaum leiser als auf der Tanzfläche, weil hier auch sehr große Boxen stehen. Es ist jetzt so zwischen 10 und halb 11 und der Laden ist schon sehr gut gefüllt, denn heute Abend wird hier ein neues Drum & Bass Magazin vorgestellt namens Miles Ahead. Außerdem sind die DJs, die heute auflegen, vom No U-Turn Label Nico und Ed Rush. Samstags und sonntags pilgert die Szene zu den Metalhead Sessions in der Leisure Lounge und im Blue Note. Chemistry und Storm legen an diesem Samstag dort auf. Sie sind zwei der wenigen weiblichen Disc-Jockeys im Drum and Bass Business. It's been such an underground scene for so long that we've built up a kind of community and everybody relies on each other for things because it's always been slightly illegal and so it's had to become very close and tight, you know, because there's always pressure from authorities. Die Szene war so lange im Untergrund, dass wir dadurch eine Art Community gebildet haben. Ein Netzwerk, in dem jeder jedem hilft. Wir haben die Sache so eng und familiär gehalten, weil viele Sachen, die wir gemacht haben, am Rande der Illegalität standen. Zum Beispiel gab es viele Versuche der Behörden, die Partys zu verbieten. Den gegenseitigen Respekt haben wir aus diesen Dingen gelernt. Man muss den Leuten aus diesem Netzwerk wirklich dankbar sein, weil sie die Szene seit Jahren aufgebaut haben. Und wir haben nun die Möglichkeit, innerhalb der Szene zu arbeiten. Mit den illegalen Partys hat es angefangen. Roof Rider und Fabio haben 10 Stunden hintereinander aufgelegt, für praktisch kein Geld. Die Leute vergessen diese Seite der Medaille immer. Die beiden machen das schon seit Jahren und haben die Sache wirklich vorangebracht. Sie bekamen dafür aber damals nie irgendwelche Anerkennung von der Presse. Für die Presseleute war das immer eine schmutzige Szene tausender von Kids, die obendrein auch noch drogenabhängig waren. So war das einfach nicht. Den Leuten ging es wirklich um die Musik. Groove Rider und Fabio were playing all 10 hours at places for practically no money. People don't always see that side of it. They've been going for years and really pushed this scene. It's evolved all on its own because it never had any props from any press. It was always seen as a dirty kind of drug-taking scene, you know, where all these thousands of kids would go and get out of it somewhere, you know, and it wasn't really like that at all. People were really in it for the music. Abusing the underground music, no big me, DC, you know I'm getting rough wild. Never believe. biochip implant wants to make you all slaves. Don't believe the hype, you just got to eat. That's the reason why you dwelling on planet E. What's going on in the mind of a psycho? AK-47, assault rifle. Now move it to left, now move it to right. Now feel that drum and bass all night. Soul Slinger coming with that sound tonight. You got to move it to left, now move it to right. Oh my God, we are running inside tonight. Superstar status, we here. Don't believe the hype, just be. Don't believe the hype, just be. Don't believe the hype, you gotta eat. Transcend out your body with super MCT. See, I slam. Sind Sie offen jetzt? Die Mikros sind offen. Ihr könnt jetzt alle jetzt immer noch Radio Unfrisiert H1. Drum and Bass in Deutschland und das ist Drum and Bass in USA. Und die Frage war eigentlich, was haltet ihr davon? Und jetzt dürft ihr loslegen. Wow. Ja, ich fand's spitze, ey. Es war schon geil, wirklich. Wir müssen noch ein bisschen üben. Ich mein, ja, doch. Wir sind schon also, produktionstechnisch schon ziemlich weit hinterher. Weil wo hängt's? Also, ey, ich meine, die Leute glauben das doch, Mann. Jetzt lass uns mal wirklich Tacheles reden. Ja, der Beat humpelt, es ist kein Bass vorhanden. Diese schräge Trompete, das war das Pathos oder was? Und dann der Rugger-Typ darüber. Ich dachte, die Zeiten sind seit 4 Jahren vorbei. Oder seit 3. Eine der potentesten Waffen gegen die britische Jungle-Herrschaft hat eine Zeitung aus Chicago geschrieben, also damit ist es nicht weit her. Mann. Doch, es ist schon irgendwie das Zeug potent. Funktioniert auch nicht. Ich meine, du spielst sowas im Club und alle Leute bleiben stehen, gucken dich an. Das völlig entsetzt. Du kannst, wenn du zwei verschiedene, wenn jetzt irgendeine aktuelle Produktion, muss ja noch nicht mal von uns sein, aber selbst, sage ich mal, irgendwas Zweitklassiges, Englisches, sage ich mal, spielst und dann dagegen diese sogenannte New York New School. Ich meine, ich will dem Soul-Singer nicht auf die Füße treten, aber das ist nicht der Scheiß. Auf keinen Fall, tut mir leid. Gut. Aber bin ich nicht fest genug, drückt nicht genug, ist nicht irgendwie forceful genug. Sorry, mate. Okay. Als nächstes wollte Panacea, glaube ich, noch ein Schlusswort loswerden für diese Gesprächsrunden. Natürlich, Schlusswort ist viel zu früh gesagt, denn wir wechseln gleich die Studios. Nach 9 geht es weiter mit dem Live-Mix. 4 DJs, jeweils 13,5 und Minuten. Und der MC Ronin inside this MC one. MC Ronin, nee, wir haben sowieso noch genügend Zeit und gleich gibt es hier noch den Drum and Bass Kalender für die nächsten Wochen und Monate. Aber Panacea wollte irgendein Schlusswort loswerden. Ja, ich denke einfach, wir haben ja die ganze Zeit kommuniziert während den Musikbreaks und ich denke, dass eines doch ganz hochgehalten werden sollte, nämlich dass wenn die deutsche Producer-Szene nicht extrem an Selbstbewusstsein gewinnt, dann kommen wir nie gegen diese Vormachtstellung, gegen diese Vorherrschung aus London an. Das ist, denke ich... Ist das denn so ein Länderwettbewerb? Nein, das geht nicht. Das ist nicht Länderwettbewerb. Das ist einfach ein Wettbewerb unter den Producern, denke ich. Das ist kein nationalistisches Ding oder so. Auch wenn dieser UK-Jungle eine sehr nationalistische, meiner Ansicht nach, Geschichte ist in England, ja. Weil sie immer noch behaupten, dass es sei nur ihr Ding, ja. Und da auch niemand anderes reinlassen, ja. Und ich denke, dass wenn wir noch mehr an Selbstbewusstsein gewinnen, also ich spreche jetzt nicht unbedingt von mir, ich spreche in erster Linie mal von dem anderen. Das kam, glaube ich, rüber in den letzten anderthalb Stunden. Ja, gut. Weißt du, ich kann von mir behaupten, ich bin laut der englischen Presse der erste Mensch in dem Drum and Bass Sektor. Auf dem Mond. Nein, das nicht, aber der da drüben in England... auch Fuß gefasst hat in gewisser Weise oder beziehungsweise einen intelligenten Beitrag zur Szene geliefert hat bei Makai beziehungsweise Mega Shira, ist das natürlich klar. Ich meine, die arbeiten mit den No U-Turn-Leuten zusammen und haben da natürlich eine ganz andere Ausgangsbasis. Ja, wir hier bei Duration haben auch irgendwie eigentlich nur gute Resonanz aus England bekommen. Zum Beispiel jetzt unser Explorer-Release, das war die dritte Katalognummer auf Duration, da möchte jetzt das Nocturnal, ist ein englischer Drum and Bass Label, möchte die lizenzieren für eine Compilation und das ist doch auch schon was, dass ein englischer Label eine deutsche Nummer lizenziert. Ja, genau, ich sollte auch unbedingt noch fragen, was es mit Sabrina Setlur Remixen auf sich hat. Sabrina Setlur? Ja. Watch out glaubst for this du one. Mich? Das ist also kein Gerücht. Ihr habt einen Remix für die Schweizer gemacht, was eine Punk-Hardcore-Band ist. Ja. Und jetzt ist Sabrina dran, oder wie? Das stimmt. Der Moses kam vorbei. Und Moses, nein, der Produzent von Sabrina. Nein, Quatsch. Oh, jawohl. Jan. Super. Und das ist halt so unsere hessische Community, die wir hier ein bisschen die supporten. Die hessische Community unterstützt von einem kleinen, japanischen Label mit 4 Buchstaben. Richtig. Aha. Okay, so viel zum Thema hessische Community. Ich habe einen Schütz in Neubauten geremixed, das ist auch nicht viel besser, nee, Quatsch. Gut, Steve, ihr habt ein Projekt vor für August, so viel ich weiß. Ein paar Worte dazu. Ja, nicht nur für August, Klaus. Da geht's los. Gut, ja, das ist ganz einfach. Wir haben ja im Prinzip schon über die letzten Monate auch sozusagen Underground, also in nicht legalen Locations, viele German Bass Partys gemacht, die auch sehr gut besucht waren und die auch viel für den Drum and Bass Sound oder Tech Step getan haben hier im Rhein-Main-Gebiet. Und ein Schritt weiter ist einfach, dass wir unser Partykonzept sozusagen auch